Vorbild. Schließlich kommt es auf Vorbilder an, auf Modelle. In diesem Sinne beginne ich einen weiteren vorbildlichen Tag, will heute Mist auf meine neuen Beete streuen, außerdem Sand auf die Schubkarre laden und vor die Mühle schaufeln als Hochwasserschutz. Es beschäftigt mich, dass Urs Jäggi, der kürzlich 89-jährig verstorben ist, offenbar bis fast zuletzt 8 Stunden täglich in seinem Atelier gearbeitet hat. Ein Foto zeigt einen hochgewachsenen, faltigen Alten in einem Raum voller Bilder und Skulpturen. Gymnastik und Jazz-Tanz gehörten zum Tagesprogramm. So ist dieser Mensch so alt geworden. Ich frage mich, wie er das zeitlich geschafft hat. Klar, jemand hat geputzt, gekocht, eingekauft etc., aber trotzdem. Meine Erfahrung ist leider, dass alles unendlich lange dauert. Vorsichtige, langsame Bewegungen, Ruhepausen. Nachdem ich endlich das Duschen, Ankleiden, Aufräumen, Rudern hinter mir habe, ist der Vormittag um. Danach wiederum ein bisschen lesen im Internet, weiß schon nicht mehr was. Bedenklich. Doch über Autismus als mögliche Superpower. Und von dort bin ich auf die Spoon Theory gestoßen. Die kommt aus der Behindertenbewegung, von Leuten, die nur begrenzt viel Kraft bzw. Energie zur Verfügung haben und sich diese visualisieren als Spoons, Löffel, damit sie ihre täglichen Aufgaben besser planen können. Was für Normalos selbstverständlich ist, waschen, anziehen etc., kann für viele schon eine Aufgabe sein, für die sie einen Spoon brauchen. Das gilt für Depressive, Alte, Kranke. Es ist leicht, gut zu sein, wenn man Kraft hat, wusste Adelheid Duvanel 1936 bis 1996.